Thank you. Thank you. niederlegt und unser Herz zuerst in Traurigkeit zerflossen und geschwiegt, vergisst den Schmerz und singt auf Freudenlieder, denn unser Heiland